Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Eins, zwei, drei, vier. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Eins, zwei, drei, vier. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. An den zuständigen Beamten der Kriminalpolizei. Ich heiße Gregor Thor, bin 37 Jahre alt und von Beruf Konzertpianist. Nach menschlichem Ermessen wird dieses Band nie in Ihre Hände gelangen. Sobald ich heimkehre, werde ich es vernichten. Damit erspare ich Ihnen unnötige Arbeit und meiner Frau, die ich über alles liebe, einen gefährlichen psychischen Schock. In einer Stunde breche ich auf zum Rendezvous mit meinem Tod. Den Tod habe ich mir selbst gewählt. Alles begann mit einer Chiffreanzeige, die ich in die Zeitung setzte. Das Inserat lautete: Wer tut für Geld alles? Ich erwarte Ihre Zuschrift. Ich bekam eine einzige Zuschrift, ohne Namen, ohne Adresse. Einen Zettel mit einer Telefonnummer. Noch am selben Tag rief ich an und erfuhr den Treffpunkt, das ehemalige Busdepot, das demnächst abgerissen werden soll. Ist da jemand? Wen erwarten Sie? Den Mann, der für Geld alles tut. Sie haben ihn gefunden. Hören Sie, bevor wir weitersprechen, können Sie nicht Licht machen? Können Sie beruhigen? Zufrieden? Wir sind allein? Nur Sie, nur ich. Und ich kann offen reden. Ich bin ganz Ohr. Nun, zunächst. Ich bin Gregor Thor. Sagt Ihnen der Name nichts? Muss er das? Nein. Nicht unbedingt. Gregor Thor. Sie sind der Pianist. Ja. Und Sie? Ich verstehe. Es ist auch besser so, dass ich Sie nicht kenne. Kein Name, keine Identität. Nicht mal ein Gesicht. Sie stehen vor dem Licht. Und überhaupt. Ach Gott. Wie viele Gesichter hat der Tod? War das das Stichwort? Ich möchte, dass Sie jemanden umbringen. Sie fragen nicht wen? Sie werden es mir sagen. Mich? Sie? Ja. Habe ich mich unklar ausgedrückt? Oh nein. Mich! Und weshalb erledigen Sie das nicht selbst? Ich kann es nicht. Zwei Gründe stehen dagegen. Der erste? Die Versicherung. Es gibt da die Selbstmordklausel. Sicher, irgendwann läuft sie ab, aber so lange kann ich nicht warten. Meine Frau würde leer ausgehen. Und der andere? Ich selbst. Ich bin ein Feigling. Ich weiß, dass ich im entscheidenden Moment versagen werde. Sie können mir diese Schmach ersparen, indem Sie mir Ihre besseren Nerven und Ihre sichere Hand vermieten. Weshalb soll ich Sie umbringen? Das ist eine lange Geschichte. Machen Sie sie kurz. Ich will es versuchen. Eins vorweg, ich bin nicht verrückt. Ich bin, wie man so sagt, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Und eben weil dem so ist, treffe ich diese Entscheidung. Ich bin krank, unheilbar. An dem Befund, meine Frau kennt ihn nicht, ist nicht zu rütteln. Sie werden mir diese Qual, diese Demütigung ersparen. Nehmen Sie diesen Umschlag. Er enthält alle Angaben zur Person, über meine Gewohnheiten und was Sie vielleicht sonst noch benötigen. Und natürlich Ihr Honorar. Ich habe noch nicht Ja gesagt. Machen Sie auf, zählen Sie nach. Sie sollen mich nicht als kleinlich in Erinnerung behalten. Und wenn ich das Geld jetzt einstecke und weiter passiert nichts? Sie kennen mich nicht. Darauf muss ich es ankommen lassen, dass Sie so handeln. Aber ich glaube nicht, dass Sie das tun. Und was veranlasst Sie dazu? Sagen wir, das Wissen um den Abgrund im Menschen. Einmal Scharfrichter sein, Henker. Sie werden es genießen. Und wann? Das liegt jetzt ganz in Ihrer Hand. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Nach außen hin lief mein Leben weiter wie bisher. Ich bereitete mich vor auf das Konzert in der Musikhalle. Ulrike klopfte zusammen mit Winters, dem Agenten, mittlerweile die Station der großen Europatournee fest. Was mir in dieser Zeit, als ich auf den Tod wartete, am meisten zu schaffen machte, war ihr feines Gespür für meine Stimmungen. Eines Morgens, ich saß am Klavier und Ulrike hatte wieder einmal eine Verabredung mit Winters. Wann soll ich üben? Dann sag mir wenigstens, was ich Winters ausrichten soll. Ob du mit dem Vorverkauf zufrieden bist? Winters geht mir auf die Nerven. Herrgott Gregor, er ist dein Agent. Er kümmert sich um das Konzert, er kümmert sich um die Tournee. Das Einzige, was er von dir erwartet, ist Kooperation. Wenn du so weiter mit ihm umspringst, sitze ich in einer Woche als dein Impresario zwischen zwei Stühlen. Als Frau bin ich bei dir sowieso nicht mehr gefragt. Also gut, grüß ihn. Ich finde alles, was er macht, großartig. Noch was? Die Post? Wir könnten sie gerade durchgehen. Fang an. Der Klavierstimmer? Muss bezahlt werden. Erledige das. SOS Kinderdorf. Die machen mich arm. Es gab Zeiten, da hattest du etwas für sie übrig. So? Ja, na schön. Von mir aus erledige auch das. Das? Und? Sieht aus wie eine Arztrechnung. Professor Dr. Prien. Du warst bei ihm? Gib her, ich mach das. Aber warum? Aber es reicht, wenn sich einer über diesen Quacksalber ärgert. Willst du mir nicht endlich sagen, was los ist? Was soll los sein? Das wollte ich dich schon heute Nacht fragen. Seit wann darf ein Mann nicht mal müde sein? Und die anderen Nächte? Was? W- Weißt du, wann wir zum letzten Mal... Ich bereite mich auf ein Konzert vor. Das schlaucht. Ist das wirklich alles? Gregor, du verschweigst mir doch etwas. Ach. Ich spüre das doch. Also, was schleppst du mit dir herum? Was soll dieser Abschiedswalzer? Er gehört nicht mal ins nächste Konzert. Jetzt doch. Mein Gott. Was bist du heute liebenswürdig? Ulrike! Weiß ich, dass dieser Walzer so etwas war wie mein Aufschrei. Ulrike, mein Herz, begreife doch, wie schwer es mir fällt, dich zu verlassen. Meine Seele ist voller Trauer. Oh, halt mich fest. Oh, halt mich fest. Und ich übertönte meine Angst mit der Musik. Ich wusste nicht, wann es geschehen würde und auch nicht wie, auf welche Weise. Ich hatte alles in seine Hand gelegt. Irgendwie hielt ich durch. Der Abend des Konzerts kam und ich war immer noch am Leben. Verdammtes Konzert. Ich hatte nur einen Wunsch, es hinter mich zu bringen. Und die Tournee? Sie war mir gleichgültig. Ich war sicher, dass ich sie nicht antreten würde. Und alles, was mit ihr im Zusammenhang stand, so Winters Falscherei wegen der Wiener Fernsehrechte, kam mir vor wie absurdes Theater. Danke. Danke. Und nun, als besondere Zugabe spiele ich für Sie von Frédéric Chopin, den Abschiedswalzer. Hier spricht Ulrike Thor. Prien, ich ließ mir ausrichten, das Konzert ist vorüber. Mein Mann spielt seine letzte Zugabe. Darf ich jetzt erfahren, worum... Ich bin der Arzt Ihres Mannes. Ich weiß. Bitte reden Sie, Herr Professor. Ich habe meine Nachricht schon auf Ihrem Tonband hinterlassen, gnädige Frau, aber dann kam mir in den Sinn, es noch einmal unter der Nummer der Musikhalle zu versuchen. Ja, um Himmels Willen, Herr Professor, worum geht es überhaupt? Ich weiß nur, dass mein Mann bei Ihnen gewesen ist. Und sonst hat er Sie nicht ins Vertrauen gezogen. Ins Vertrauen gezogen? Ja, worüber ist er? Krank? Was ist es? Reden Sie doch. Was es ist, muss er Ihnen schon selber sagen, gnädige Frau. Auf jeden Fall möchte ich Sie schon im Voraus beruhigen. Gott sei Dank. Können Sie ihn dazu bringen, mich noch heute aufzusuchen? Heute? Ja, wir hatten einen Tisch bestellt im Trocadero. Sagen Sie ihm, zuerst bekommt er bei mir Balsam für seine Seele. Ich will es versuchen, Herr Professor. Vielleicht in einer Dreiviertelstunde? Ja, ja, in Ordnung. Feiern Sie nur, feiern Sie nur. Das gilt übrigens auch für Sie, gnädige Frau. Feiern Sie, Sie haben allen Grund dazu. Sagen Sie es ihr. Das sagen Sie es ihr selbst. Ja, was sagen? Ich versuche es ja schon, Ulrike, mein Herz. dieser Zusammenbruch neulich in New York bei der Plattenaufnahme. Ja, von dem ich nur erfuhr, weil das in die Zeitung kam. Genau. Damals wurde bei mir etwas festgestellt. Jetzt will Gregor was? AIDS. AIDS, du? Gnädige Frau. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Nie hatte ich an so etwas gedacht und dann plötzlich dich nicht einmal mehr anrühren dürfen. Aber ich bin doch deine Frau. Warum hast du mir nichts davon gesagt, Gregor? Warum? Gnädige Frau, bitte, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Ruhig? Ich habe Ihren Mann zu mir gebeten, um ihm mitzuteilen, um ihm zu sagen, dass da in New York etwas passiert ist, was nie hätte passieren dürfen. Ja. Bitte. Als ich das erfuhr, rief ich sofort bei Ihnen an. Die Blutproben wurden, das weiß man inzwischen ganz sicher, vertauscht. Vertauscht? Ja. Das heißt? Das heißt, Ulrike, ich kann 100 Jahre alt werden. Ein neues Leben. Ein neues Leben, so ist es. Also, Kinderchen, ab mit euch ins Trocadero. Hinter uns machte der alte Professor die Tür zu. Und auf einmal zerriss mir das Herz. Meine Euphorie über das mir zurückgegebene Leben wich tödlicher Verzweiflung. Das Geschenk des Himmels kam zu spät. So oder so, mein Urteil war gesprochen. Ich selbst hatte dafür gesorgt. Und nun blieb mir nur noch übrig, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und darum zu beten, dass mein Henker wortbrüchig würde. Gregor, bitte. Was, mein Herz? Ich will das Stück nicht mehr hören. Entschuldige. Ich weiß nicht, ob du dir überhaupt etwas dabei denkst. Ich mach das Stück wahnsinnig. Tu mir den Gefallen, ja? Wirf es ganz aus dem Programm. Such dir eine andere Zugabe, irgendetwas wie... So ein Tag, so wunderschön wie heute. Etwas spüren zu müssen und es nicht begreifen. Oh, Gregor, wie hast du das nur die ganze Zeit für dich behalten können? Warum hast du geschwiegen? Warum? Ich wollte dein Mitleid nicht. Aber ich bin doch deine Frau. Eben drum. Da kommt ein Taxi. Besetzt. Da fällt mir ein... Hast du überhaupt genug Bargeld bei dir? In diesem Frack bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Ich denke, ich hab... Oh, verdammt, ich hab die blöde Handtasche vergessen. Ich muss noch mal hoch. Ich mach das. Nein, nein, halt du den nächsten Wagen an. Ich geh schnell. Da kommt einer. Taxi! Taxi! Darf ich um Feuer bitten? Tut mir leid, ich... Sie? Es ist zu weit. Nein. Ist was, Gregor? Wieso? Ich hab das Taxi angehalten. Wir haben Ihre Stimme gehört. Wie in Not. Du hast doch ganz laut Nein gerufen. Wer, ich? Hast du nicht? Wer war der Mann, der da eben weggerannt ist? Was ist passiert, Gregor? Du zitterst ja. Was sollte ich ihr sagen? Dass sie mich tot vorgefunden hätte, wäre das Taxi nicht gekommen? Nur das nicht. Nur nicht die Wahrheit. Schon gut, Herz. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Aber... Was ist gewesen? Sag! Sind Sie überfallen worden, Herr Thor? Ich meine, da rannte doch jemand davon. Bestimmt. Das war nur ein Betrunkener, der mich angepöbelt hat. Möchten Sie, dass ich die Polizei anrufe, Herr Thor? Wozu? Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht. Das Taxi wartet. Ich spielte den Vorfall herunter, mimte den Gleichgültigen, ich log. Er war es gewesen. Er. Und nicht betrunken. Sondern kalt und nüchtern wie der Tod in Person. Er. Nein. Ich wollte nicht mehr sterben. Das war vorbei. In der Nacht fand ich keinen Schlaf. Und das lag nicht am Champagner im Trocadero. Den hatte ich kaum angerührt. Irgendwann stand ich auf, holte den Zettel mit der Telefonnummer aus der Brieftasche und... Gregor? Was ist denn? Schlaf nur, mein Herz. Und du? Oh, komm doch ins Bett. Weißt du, mir geht da was durch den Kopf. Ich ersetze den Abschiedswalzer durch einen Nocturne. Das ist gut. Das zum Beispiel. Wie gefällt dir das? Ulrike? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich versuche das ein zweites Mal, ein drittes Mal. Es blieb dabei. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Mir stand der kalte Schweiß auf der Stirn. Mir war schlecht. Irgendwie musste ich den Tod wieder loswerden. Irgendwie musste ich ihn erreichen, ihm klar machen, dass der Vertrag hinfällig geworden war, dass ich seiner Sterbehilfe nicht länger bedurfte, dass er mich in Ruhe lassen sollte und vor allem am Leben. Ich war nicht mehr krank, ich war gesund. Vor mir lagen 100 geschenkte Jahre, er musste es erfahren. Ich fuhr dorthin, wo ich schon einmal ein Inserat aufgegeben hatte. Damals hatte ich ihn damit erreicht, den Mann ohne Namen, den Mann ohne Adresse und nun auch ohne Telefon. Warum nicht auch diesmal? Dann wiederhole ich nochmal, Rubrik vermischtes Fettdruck. Text: An den Mann, der für Geld fast alles tut, Vertragsbasis hinfällig, er bitte dringend Kontaktaufnahme unter bekannter Rufnummer. Und dann begann das Warten. Ich wagte es nicht, mich vom Telefon fortzurühren. Die meiste Zeit verbrachte ich in Reichweite am Klavier. Ich spielte mechanisch wie ein Automat. Und immer wieder ertappte ich mich dabei, dass ich den Abschiedswalzer spielte. Thor, hallo? Ich bin's. Ach du, was gibt's? Ist etwas, Gregor? Warum? Du klingst so seltsam, so gar nicht erfreut. Als ob du einen ganz anderen Anruf erwartet hast. Herrgott, Ulrike, vielleicht bin ich nervös. Wegen der Sache vorgestern? Blödsinn. Die Tournee macht mir Sorgen. Ich weiß, ich muss noch üben und die Zeit wird knapp. Also, weshalb rufst du an? Ich komme gerade von der Bank. Sag mal, hast du da vorige Woche 50.000 Mark abgehoben? In bar? Richtig, ich wollte es dir sagen. 50.000 Mark? Wofür? Ja, soll ich etwa auf die Tournee gehen ohne einen Pfennig in der Tasche? Letztes Mal schwurst du auf Kreditkarten. Und diesmal schwöre ich auf Bargeld. Bitte, Ulrike, ich übe. Oder steckt etwas anderes dahinter, Gregor? Ach. Bist du in Schwierigkeiten? Nein doch. Du würdest es mir doch sagen. Aber ja doch, Ulrike. Bitte, ich möchte üben. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Nun schnapp doch nicht gleich ein. Ja, Thor? Prim. Ach, ja, Herr Professor? Nun zucken Sie mal nicht gleich zusammen, Maestro. Weshalb ich anrufe, sehen Sie, als Ihr Arzt habe ich gedacht, es gibt Situationen im Leben, da braucht ein Mann den väterlichen Freund. Und nachdem Sie mir eine Nachtruhe geraten haben... Heißt das, haben, das hat jetzt nichts zu tun mit dem Befund, Herr Professor? Ach, der ist doch abgehakt. Sie haben ein langes Leben vor sich, mit etwas Glück. Wovon reden Sie dann? Davon, vom Glück. Vorgestern Abend haben Sie es gehabt. Glück. Ebenso gut hätten Sie jetzt tot sein können. Aber... Ich bin ein alter Mann, der sich vielleicht überflüssige Gedanken macht. Weshalb? Weil ein Betrunkener mich angepöbelt hat. Er war nicht betrunken. Ich habe ihn flüchten gesehen. Betrunkene rennen anders. Ich bin Arzt. Sie vergessen das. Herr Professor, bitte, worauf wollen Sie hinaus? Auf Sie, junger Mann. Auf Sie? Als ich auf die Straße trat, standen Sie unter Schock. Aber dann hat Ihnen etwas den Mund verschlossen. Was? Weshalb? Gibt es da etwas, was Ihre Frau nicht erfahren soll? Ach, das ist doch Unsinn. Kein gehörnter Ehemann. Kein Rächer einer verschmähten Flötistin. Nichts davon wirklich. Na, falls ich Gespenster sehe, Maestro, desto besser. Ansonsten, es gibt auch Instanzen, an die man sich wenden kann, ohne dass es gleich die Polizei ist. Welche Instanzen? Mir scheint, Maestro, Sie könnten einen tüchtigen Privatdetektiv brauchen. So, das wollte ich noch loswerden. Also, nichts für ungut. Meine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Das Metronom machte mich wahnsinnig. Trotzdem stellte ich es nicht ab. Tick, tack, tick, tack. Das Metronom war meine Lebensuhr. Mit jedem Tick, mit jedem Takt gewann ich etwas Leben dazu. Das Warten zermürbte mich. Ich fing an, Selbstgespräche zu führen. Warum ruft er nicht an? Warum? Als ich begriff, dass auf mich geschossen worden war, wankte ich ins Bad und übergab mich. Danach schlug ich im Branchenbuch nach unter Detektive. Ein Eintrag flößte Vertrauen ein. Harry Roth, diskrete Ermittlungen aller Art, Polizeierfahrung. Kaliber 308. Winchester. Ein Scharfschützenkaliber. Zu dem Gewehr gehört aller Wahrscheinlichkeit nach ein Zielfernrohr. Denn abgefeuert wurde die Kugel in der Kanzel des Baukrans. Sehen Sie? Dort oben, über den Dächern. Der Schuss muss doch gehört worden sein. Ich tippe auf Schalldämpfer. Zielfernrohr und Schalldämpfer. Dazu das Kaliber. Die Waffe eines Profis. Auf jeden Fall hat er mich verfehlt. Ja, das hat er. Mit Absicht. Sagten Sie mit Absicht? Sehen Sie, solche Leute schießen eigentlich nie vorbei. Ja, dann verstehe ich nicht. Ein Mittel, um sich in Erinnerung zu bringen, vielleicht. Wollen Sie andeuten, er lässt sich Zeit? Dieser Anschlag deutet darauf hin. Er spielt mit Ihnen, wie die Katze mit der Maus. Mein Gott. Und was soll ich tun? Okay. Beschreiben Sie mir den Mann. Ja. Das ist nicht so einfach. Ich habe ihn nur das eine Mal gesehen. Wie sah er aus? Wie? Also mittelgroß. Ja, mittelgroß. So um die 40. War etwas Auffälliges an ihm? Eben nicht. Er war total unauffällig. Ein Mensch, den man sofort wieder vergisst. Er könnte mir jetzt über den Weg laufen. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn wiedererkennen würde. Ich habe sein Gesicht ja kaum gesehen. Sie haben sich doch mit ihm getroffen. Wo? Im alten Busdepot. Wie sind Sie da reingekommen? Die Tür vom Notausgang war nur angelehnt. Raffiniert. Kein Name, keine Adresse. Nicht einmal ein Gesicht. Aber... Diese Telefonnummer. Geben Sie mir den Zettel. Ich lasse die Nummer überprüfen. Harry Roth machte einen zuverlässigen Eindruck. Er würde sich wieder melden, sagte er und verließ mich. Und dann kam auch schon Ulrike. Puh, war das mal wieder ein Zwergenaufstand im Reisebüro. Bis da alle Verbindungen standen. Machst du mir einen Drink, ja? Gin Lemon. Viel Gin, wenig Lemon. Vielleicht wechselst du das Reisebüro. Die anderen sind auch nicht besser. Wer war das? Wer? Der da eben ging. Ach, der. Ein Vertreter. Hier, dein Drink. Danke. Und du? Nichts? Doch, ein Whisky. Soll ich? Nein, nein, ich gehe schon. Ja? Hallo? Wer ist denn dort? Hallo? Was ist denn? Wird sich irgendjemand verwählt haben? Ich meine, dann kann er sich wenigstens entschuldigen. Ich ließ mir nichts anmerken, aber der Anruf schien mir zu bestätigen, was Harry Roth vermutete. Der Mann spielte mit mir wie die Katze mit der Maus. Was wollte er damit bewirken? Dass ich ihn anflehte, endlich mit mir Schluss zu machen? Am nächsten Tag rief Harry Roth an und schlug ein Treffen vor in einem Bistro in der Innenstadt. Die Nummer, die er ihnen schickte, war die eines leerstehenden Büros in einem Abbruchhaus. Einen Tag, nachdem sie dort angerufen hatten, wurde der Anschluss aufgehoben. Aber wie soll ich ihn dann erreichen? Versuchen Sie es weiter über die Zeitung. Und Sie? Was ich tun konnte, habe ich getan. Heißt das, Sie geben auf? Ich kann Ihnen nur noch den Rat geben, sich an die Polizei zu wenden. Sie wissen, dass ich das nicht will. Und überhaupt, würde das etwas nützen? Ich verstehe. Zu wenig Anhaltspunkte, falls die Ihnen überhaupt glauben. Dann darf ich also Ihre Rechnung erwarten. Bares wäre mir lieber. Bares. Wären Ihre Bemühungen damit abgegolten, Herr Roth? Vollkommen. Ich fuhr nach Hause. Ulrike war unterwegs. Ich setzte mich ans Klavier. Ich spielte, was mir so gerade durch die Finger rann. Es kam mir nicht darauf an. Die Musik schuf die Stille um mich herum, die ich brauchte, um nachzudenken. Was wollte er? Sich an meiner Ohnmacht weiden? Ein Sadist. So war er mir nicht vorgekommen. Also... Hallo, mein Herz. Du hast gearbeitet? Einer muss es. Ah. Mit halbem Ohr hörte ich zu, wie sie da etwas über neuerliche Querelen in Wien berichtete. Am liebsten flöge sie hin, um dem Schmäh ein Ende zu machen. Oder ist das etwa kein Schmäh, was die aus dieser Fernsehklausel machen? Der Vertrag ist klipp und klar, die Rechte liegen bei mir. Da sind die in Wien anderer Meinung. Sie behaupten, dass die Klausel nicht eigens im Vertrag steht, hat nur damit zu tun, dass sie stillschweigende Voraussetzung ist. Und Winters, was sagt der? Winter sagt, wenn du einverstanden bist, lässt er die Wiener wissen, was sie uns können. Um wie viel geht's denn überhaupt? Immerhin so um die 50.000 Mark, umgerechnet. Übrigens, das Gleiche habe ich als Vorschuss aus Winters rausgeholt. Hier ist der Scheck. Toll, du bist ein Genie. Und ansonsten muss ich mich jetzt entscheiden, auf der Stelle. Nein, 2-3 Tage hat das wohl noch Zeit. Was trinkst du? Eigentlich nichts. Ich kann was brauchen. Seit wann das? Du trinkst Whisky? Ich habe jetzt einen Schluck nötig. Warum muss die Welt so voller Ärger sein? Und du? Wirklich nichts? Höchstens was Leichtes. Gin, Lemon? Viel Lemon, wenig Gin. Sollst du haben. Ach, mir langt es wirklich. Worauf trinken wir? Sag du's. Auf die 100 Jahre. Auf die 100 Jahre. Ulrike! Ulrike, was ist denn? Sie lag vor dem Klo und wirkte alles aus sich heraus und nach kehrte die Farbe in ihr Gesicht zurück. Und da wusste ich, dass er noch immer sein Katz-und-Maus-Spiel betrieb. Dass er auch diesmal nicht ernsthaft versucht hatte, mich umzubringen. Irgendwann, als Ulrike abgelenkt war, schüttete ich den Inhalt der Flasche in den Ausguss. Am anderen Morgen gab ich noch einmal ein Inserat auf. Er hatte mich soweit. Und zu wann? Zu morgen. Zu morgen. Ist das der Text? Ja. Bitte in Fettdruck. Bestimmen Sie den Preis der Tumbetour. Keine Chiffre, kein Telefon? Nichts. Und Tour mit TH? Wissen Sie, bei der Rechtschreibung sind wir gehalten, uns nach dem Duden zu richten. Tour mit TH. Noch vor dem Frühstück holte ich die Zeitung aus dem Kasten. Das Inserat war drin. Ich konnte nur hoffen, dass er diesmal reagierte. Vorsorglich musste ich mir freie Hand verschaffen. Ich habe darüber nachgedacht. Über Wien. Und? Wie willst du dich entscheiden? Winters hat leicht reden. Sag das Konzert dort ab. Wien, das ist der Höhepunkt. Andererseits 50.000 Mark einfach zu verschenken. Dann muss ich hin. Ja, das ist eine Zumutung, ich weiß. Ach, ich fliege hin und fliege zurück. Ich rufe direkt an, ob ich noch einen Platz in der Vormittagsmaschine bekomme. Sie bekam den Platz, stopfte ein paar Utensilien in die Handtasche, gab mir einen Kuss und hetzte los, weil schon das Taxi kam. Und ich setzte mich ans Klavier, ließ die Finger arbeiten und wartete. Er war's. Ich wusste es noch, bevor ich seine Stimme vernahm. Ja? Der Tumpetor mit TH? Am Apparat. Hören Sie, wir müssen noch einmal miteinander reden. Der Vertrag ist hinfällig. Ich habe versucht, es Sie wissen zu lassen. Ich habe es gelesen. Ja, dann hören Sie doch auf. Das Geld können Sie behalten, aber machen Sie endlich Schluss. Schluss? Womit? Sie wissen ganz genau. Habe ich Ihnen bisher ein Haar gekrümmt? Weil die Pistole nicht losging. Gott, welch ein Zufall. Sie versuchen, mich umzubringen. Immer wieder. Der Schuss durchs Fenster. Der vergiftete Whisky. Oder war das alles nur Zufall? Nun denken Sie mal nach. Wenn ich wirklich so ein Unmensch bin, wieso sind Sie dann noch am Leben? Nennen Sie mir endlich Ihren Preis. Darauf komme ich gerade. Immerhin haben Sie einen Vertrag mit mir. Ich bin bereit, ihn zu erfüllen. Es kommt Sie billiger. Wie viel? Sagen Sie, was Sie verlangen. Er verlangt noch einmal den gleichen Betrag. 50.000. In kleinen Scheinen. Ich werde sie ihm geben, weil er versprochen hat, mich danach in Ruhe zu lassen. Zum Glück habe ich Winters Scheck. Ich werde ihn einlösen. Ulrike sitzt jetzt in der Maschine gut und sobald sie zurückkehrt, wird alles erledigt sein, wird auch dieses Tonband nicht mehr existieren. Ich breche jetzt auf, um mich ein letztes Mal mit meinem Tod zu treffen. Dort, wo ich ihn schon einmal traf. Diesmal, um mein Leben zurückzukaufen. Es ist soweit. Ich bin zusammen mit Winters. Komm nicht nach Wien, das hat sich erledigt. Gregor? Also mir fiel auf, dass sein Wagen nicht da war. Ach, dann hat er bestimmt eine Nachricht hinterlassen. Machen Sie es sich bequem, Winters. Danke. Gregor, müssen Sie wissen, verlässt sonst nie das... Ach, Ja, richtig. Ich hab gedacht, ich bin in Wien. Na, zeitlich käme das wohl so hin. Aber dann hab ich gedacht, ruf doch mal den Winters an. Dabei war die Maschine schon aufgerufen. Ja, dann warten wir, bis er zurückkehrt. Ich glaube nicht, dass er lange wegbleibt. Ich mache uns was zu trinken. Ja, fein. Die Kassette hier. Kann das die Nachricht sein? Ich sehe gerade, da ist was draufgeschrieben. Das ist doch seine Klaue, oder? Ein musikalischer Liebesbrief? Hm. Manchmal hinterlässt er mir sowas. Was schreibt er? Lesen Sie vor. Er schreibt, im Fall, dass ich nicht zurückkehre, wirklich eine Klaue hat unser Musikus, im Fall, dass ich nicht zurückkehre, der Kriminalpolizei auszuhändigen. Sind Sie da? Kommen Sie näher. Wo sind Sie? Hier. Haben Sie das Geld? 50.000. Kleine Scheine. Hunderter und Fünfziger. Weiß jemand, dass Sie hier sind? Nur Sie und ich. Kommen Sie weiter. Näher. Näher. Ich kann nicht sehen. Machen Sie Licht. Aber jetzt können Sie sehen. Rot. Harry Rot. Ihr Freund und Helfer. Sie. Überrascht? Ja, und er? Sie sind fast über ihn gestolpert. Drehen Sie sich um. Ist er das? Ja. Das ist der Mann. Haben Sie ihn... Nicht doch. Er wird noch gebraucht. Ein Amateur, der sich eingebildet hat, ein Profi zu sein. Ich brauchte keine 24 Stunden, um ihn aufzustöbern. Übrigens, das hier ist seine Pistole. Glauben Sie mir, er hätte sie sowieso erschossen. Das hätte er nicht. Der Beweis wird dagegen sprechen. Die Kugel in Ihrer Brust. Und die Pistole wird sich in seiner Hand befinden, sobald er zu sich kommt. Sie sind verrückt, Rot. Nein, intelligent. Kein Würstchen und kein Tumbator. Rot! Es tut nicht weh. Also, dann gehen wir die Sache doch nochmal durch, Herr Roth. Sie sagen aus, Gregor Thor hat Sie angerufen. Und in das alte Busdepot bestellt, zu seinem Schutz. Er hatte das Geld bei sich und traute dem anderen nicht. Weiter, weiter, weiter. Ich hatte die längere Anfahrt und er hat nicht gewartet. Als ich hinzukam, hörte ich einen Schuss. Ich rannte los, Thor lag auf der Erde und dieser Mann war gerade dabei, ihm das Geld aus der Brusttasche zu ziehen. Ich schlug ihn nieder. Und steckten das Geld ein? Ja, als Beweismittel, um es Ihnen auszuhändigen. Dann kamen die Streifenwagen. Alles Weitere wissen Sie. Also geben Sie mir das Protokoll, ich unterschreibe und dann ist Feierabend. Der andere erzählt eine andere Version. Also Aussage gegen Aussage. Na und? Herr Kommissar, ein ehemaliger Fremdenlegionär, der sich als harter Mann versucht hat, wer soll ihm glauben? Sie? Der Richter? Nun, vielleicht glaubt der Richter zumindest dem hier. Herr Roth, Hunderter und Fünfziger zusammen, 50.000 Mark. Gregor Thor hatte das Geld bei sich. Um sich das Leben zu erkaufen. So hat er es gesagt, am Telefon. Ich habe das Geld als Beweisstück sofort abgeliefert. Man kann auch sagen, es wurde bei Ihnen gefunden. Stattliches Bündel, nicht wahr? Sie hätten es sich ansehen sollen, bevor Sie es einsteckten. Dann wäre Ihnen das Einschussloch aufgefallen. Thor muss das Geldpaket in der linken Brusttasche getragen haben, direkt über dem Herzen. Einschussloch? Und nun drehe ich das Bündel um. Sehen Sie irgendwo das Ausschussloch? Ich sehe keins. Nun interessiert mich, Herr Roth, was Sie aus diesem Umstand folgern. Also ich folgere daraus, das Geschoss ist in den 50ern und 100ern stecken geblieben. Gewissermaßen wie in einer kugelsicheren Weste. Wollen noch mal sehen. Ja, da ist es ja, das feine Kügelchen. Heißt es, Gregor Thor ist nicht... War es nicht seine Absicht gewesen, sich das Leben zurückzukaufen? Herr Thor? Ja? Fühlen Sie sich jetzt kräftig genug, um Ihre Aussage zu machen? Durchaus, Herr Kommissar. Noch etwas Schmerzen in der Brust, aber das ist doch alles. Ulrike, wie ist es mit dir? Willst du hier warten? 100 Jahre, wenn es sein muss. Du weißt immer noch nicht, was eine Frau alles aushalten kann. Naja, 100 Jahre wird das nicht dauern. Ich mache meine Aussage, dann fährst du mich heim. Und morgen beginnt die Tournee. Ohne Abschiedswalzer, Gregor? Ohne Abschiedswalzer. Die Polonaise. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.